11. Hallo Petra, der Termin in Köln hat länger gedauert. Ich bin erst jetzt losgefahren. Ich fahre nicht mehr ins Büro und komme gleich nach Hause. Bin so um 6 Uhr da. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen?